Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 18. Mai 98. Dass du in diesem Frühjahr vom Schnupfenfieber nicht frei bleiben würdest, war wohl zu erwarten, da wenigstens hier fast jedermann und bei uns eins nach dem andern einen Anfall dieser Art gehabt hat. Ich hatte 2 Tage über starkes Fieber, jetzt wirst du deinen Garten genießen und dich gewiß vollkommen erholen. Wir würden auch auf dem Weinberge sein, wenn wir nicht Gesslers wegen hier bleiben müssten, der wieder seine Augenkrankheit bekommen hat. Indessen geht es schon besser mit ihm und er wird das Karlsbad besuchen. Du weißt wohl nicht, ob Hufeland, der Arzt, den er gern befragen möchte, auch nach Karlsbad geht? Dass du die Lust am Wallenstein verloren hättest, war mir schrecklich zu lesen, doch hoffe ich, dass sie beim Arbeiten zurückkehren wird, wenn du es auch anfänglich bloß für Pflicht hieltest, ihn zu vollenden. Dass meine Bemerkungen über den Almanach bei dir und Goethe so viel Glück machen, freut mich sehr. Wenn nur Goethe sich Zeit nähme, seine Apologie des Ibykus und Polykrates zu Papier zu bringen. Seine Meinung kann ich zur Zeit nur ahnen, und es wäre sehr interessant, sie genauer prüfen zu können. Jean-Paul Richter ist jetzt hier, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, zweifle auch, dass er sich sehr zu mir drängen wird. Er hat sich an die Frau von Berlepsch angeschlossen, die mit uns nicht zufrieden sein mag, da wir uns so viel als möglich von ihr entfernt gehalten haben. Der Verfasser des Phaeton, Gries, hat mir einen Gruß von dir gebracht und will sich einige Zeit hier aufhalten. Was ist es denn für ein Wesen? Unter den Messprodukten ist mir Fossens Ovid besonders interessant gewesen. Ich wünschte, dass er auch die Fasten bearbeitete, und zwar mit antiquarischen Erläuterungen wie die Eklogen Virgils. Übrigens ist Fossens neuere Manier für den Ovid nicht vorteilhaft. Das Fließende und Glatte des Originals passt nicht zu der Steifheit, die in seinen Übersetzungen oft daher entsteht, dass er wegen irgendeines kleinlichen Zwecks der Sprache Gewalt antut. Hast du schon viel Vorrat zum Almanach? Über diesen und den Wallenstein wird wohl der größte Teil des Sommers hingehen, aber dann könntest du doch einmal auf eine Reise nach Dresden denken. Ich habe nichts vor als eine Fronreise nach Zerbst, die ich, ohne die Tante zu beleidigen, nicht länger aufschieben kann. Gesund sind wir alle. Dora malt wieder auf der Galerie. Emma scheint im Zeichnen gute Fortschritte zu machen. Karl ist ein munterer Junge, sehr leidenschaftlich und oft ungraziös, aber nicht bösartig. Zum Lernen hat er keinen sonderlichen Trieb, doch rechnet er gern und fast ziemlich schnell. Emma ist äußerst leicht zu erziehen. Sie treibt alles mit vielem Ernst, weil sie wirklich Freude daran hat, ohne alle Spur von Prätension und Koketterie, und ist übrigens Kind so gut als andere, sobald sie spielt. Dein Körner.